Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute, der Ball ist rund. Erster Teil. Als sich der Trainer telefonisch bei mir ankündigte, rümpfte ich die Nase, war aber dennoch froh über die offerierte Arbeit. In der Zeitung las ich, dass Fußballtrainer Millionen verdienen, wenn sie gut sind. Also fragte ich meinen neuen Klienten, der zusammen mit seiner Freundin erschien, nach dem Zustand seines Vereines. Leider befinden wir uns zurzeit auf einem Abstiegsplatz. Und was heißt das in Bezug auf unsere Zusammenarbeit? Ja, was soll das schon heißen? Ich werde bedroht. Ich möchte, dass Sie sich darum kümmern. Wer bedroht Sie? Die Fans Ihres Vereins? Jemand hat mich vor einem Monat zusammengeschlagen. Und seit 2 Wochen erhalte ich anonyme Telefonanrufe. Und Sie haben niemanden im Verdacht? Natürlich hat er das. Sag es ihm doch. Es können doch nur Welti und Fritschi sein. Vielleicht beide zusammen. Und wer sind die netten Herren? Nett ist gut. Das sind 2 ganz schlimme Typen. 2 potenzielle Mörder sind das. Welti ist ein Spieler, den ich wegen Formschwäche nicht mehr aufgestellt habe. Und Fritschi ist der Präsident des Vereins, also so etwas wie mein oberster Boss. Ein richtiger Kotzbrocken ist dieser Fritschi. Handelt mit Immobilien, vielleicht mit noch was Schlimmerem. Sie scheinen die beiden Herren gut zu kennen. Sind Sie auch bei dem Verein angestellt? Ich? Nein. Nie würde ich bei einem so maroden Unternehmen arbeiten. Aber Rolf wird den Verein wieder an die Spitze führen. Das wirst du doch, oder? Selbstverständlich werde ich das, wenn ich nicht vorher umgebracht werde. Eine entsetzliche Vorstellung. Er ist noch keine 40. Dieser Spieler, den Sie verdächtigen, was ist das für ein Typ? Ein unsympathischer Kerl. Ein richtiger Verlierer. Ich kann mit Verlierern nichts anfangen. Mausi war mit ihm zusammen fast 1 Jahr. Tatsächlich. Und erst nach 1 Jahr wussten Sie, dass er Ihnen unsympathisch ist. Er ist ein Angeber, ein Möchtegern. Seit 1 Jahr hat er kein Tor mehr geschossen. Auch sonst ist er ein Schlappschwanz, wenn Sie wissen, was ich meine. Herr Singer legte Frau Klang eine Pfote aufs Händchen und Frau Klang zeigte ihr makelloses Gebiss. Es gab sie also doch noch, die idealen Paare aus der Fernsehwerbung. Fehlte bloß noch die liebe Oma, die immer so tolle Plätzchen bäckt. Ich scheuchte die beiden aus meinem Büro, nachdem mir Singer alles Nötige über die beiden Verdächtigen und sich selber gegeben hatte. Danach verabredete ich mich mit dem Präsidenten des Vereins. Wenn meine Spieler auch so kämpfen würden, dann ging es unserem Verein besser. Wieso kaufen Sie keine neuen Spieler? Ja, viel zu teuer. Unser Verein ist praktisch pleite. Wenn wir absteigen, können wir den Deckel zumachen. Dabei ist das ein Traditionsverein. Und was ist mit dem Trainer? Vermutlich stehen Sie, wie alle Präsidenten, voll und ganz hinter ihm. Vielleicht mit einem Messer in der Hand. Ach was. Singer taugt nicht viel, das stimmt. Aber er ist billig. Zudem jammert er nicht über die schlechten Spieler. Er macht seinen Job. Zwar nicht besonders gut, aber was soll's. Am Trainer allein liegt es nicht. An wem denn sonst? Vielleicht am Präsidenten. Ja, was soll die Frage? Für einen Journalisten stellen Sie reichlich naive Fragen. Ich passe meine Fragen meinen Gesprächspartnern an. Hat ein Spieler namens Welti sich bei Ihnen über den Trainer beschwert? Alle Spieler haben sich schon über den Trainer beschwert. Das ist normal, wenn es schlecht läuft. Da, sehen Sie. Die Nummer 6, das ist Einsatz. Unsere Spieler spielen so, dass sie nach dem Spiel aussehen, als wären sie gerade von einem Schönheitswettbewerb. Ist Welti auf der Ersatzbank? Nein. Er macht gerade eine Physiotherapie. Sprechen Sie ruhig mit ihm. Wenn er Blödsinn verzapft, habe ich wenigstens einen Grund, ihn fristlos zu entlassen. Andererseits würde uns das wieder Geld kosten. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Das tat ich dann auch. Es gelang mir via Clubsekretariat, den Aufenthaltsort des Problemspielers zu eruieren. Er dampfte gerade in der Sauna zusammen mit einer Therapeutin. Es gelang mir, in die heiße Stube einzudringen. Sind Sie verrückt? Sie bringen sich um, wenn Sie hier lange im Mantel herumsitzen. Keine Angst, mein Mantel ist saunafest und mein Leben noch lange nicht zu Ende. Was wollen Sie überhaupt? Die Journalisten interessieren sich nicht mehr für mich. Denen ist es doch egal, was mit einem Spieler geschieht, den der Trainer nicht mehr will. Mir ist es nicht egal. Mich interessiert beispielsweise, ob Sie schon einmal daran gedacht haben, Ihren Trainer umzubringen. Ja, sind Sie verrückt? Lass nur, das ist eine gute Frage. Nein, ich denke nicht im Traum daran. Das ist vielleicht mein großer Fehler. Ja, da hat er allerdings recht. Ihm mangelt es an der nötigen Aggressivität. Er staut alles auf. Er muss lernen, die Gegner auf dem Platz zu hassen. Also, natürlich nicht so, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Mehr metaphysisch, Sie verstehen? Ich verließ die beiden und dampfte unter der Anteilnahme einiger Passanten durch die Stadt. Schließlich stieß ich in der Nähe meines Büros frontal in meinen Klienten, der tat, als er gerade unser Sonnensystem intergalaktisch entführt worden. Jetzt ist es soweit, Maloney. Der Mörder hat zugeschlagen. Tatsächlich. Sie sehen tot auch nicht besser aus als lebend, Herr Singer. Ja, nicht mich. Meine Mutter hat er erwischt. Faszinierend. Hat sie die gleiche Kinnpartie wie Sie? Sie wurde überfahren. Sie müssen etwas tun. Der Mörder meint es ernst. Ich atmete tief durch und stieß Singer durch die Straße, bis wir vor meinem Büro gelandet waren. Als er sich hinsetzte, schenkte ich ihm einen Whisky ein, welchen er ex und hop runterkippte. Ich wartete, bis er sich beruhigt hatte und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, nachschenken. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Ball ist rund, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Ball ist rund, zweiter Teil. Was bisher geschah. Der Trainer eines abstiegsgefährdeten Fußballvereins fühlt sich an Leib und Leben bedroht. Die Freundin des Trainers glaubt sogar, dass der Präsident hinter den Drohungen stecken könnte, die den Trainer telefonisch und manchmal auch handfest erreichen. Ebenfalls verdächtig benimmt sich ein Spieler, der seit Wochen nicht mehr aufgeboten wurde und seine Zeit damit verbringt, in einer Therapie seine Aggressivität zu wecken, um auf dem Platz besser kämpfen zu können. Während Maloney noch Erkundigungen einzieht, geschieht ein Mordanschlag. Die Mutter des Trainers wird von einem Auto angefahren. Im Spitalzimmer lag die bedauernswerte Frau Singer. Allerdings machte sie einen weitaus lebendigeren Eindruck, als dies ihr Sohn wahrhaben wollte. Um ein Haar ist sie ermordet worden. Um ein Haar! Jetzt übertreibe nicht. Dein Vater hat mich näher ans Grab gebracht, als dieser läppische Verkehrsunfall. Läppisch, sagst du? Man hat dich über den Haufen gefahren. Nur gestreift, mein Junge. Nur gestreift. Hatten Sie den Eindruck, dass der Wagen absichtlich in Sie hineinfuhr? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass der Fahrer eine Sonnenbrille und eine Gesichtsmaske trug. Da haben Sie es. Wer fährt schon am Nachmittag mit einer Gesichtsmaske herum? Vielleicht ein Prominenter auf Abwägen. Sie wurden doch in der Nähe bestimmter Etablissements angefahren, oder? Ja, ich gehe dort einkaufen, einmal die Woche. Ich liebe asiatische Spezialitäten. Was da sonst noch in dem Haus läuft, geht mich nichts an. Das war ein Mordanschlag, ganz klar. Ein Mordanschlag auf Ihre Mutter? Um Sie einzuschüchtern. Haben Sie eine bessere Erklärung? Vielleicht war alles nur ein Zufall. Vielleicht geriet der Fahrer in Panik. Und jetzt möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Schlechte Nachrichten schaden meinem Kreislauf. Ich werde mich jetzt hinlegen und alles vergessen. Tatsächlich legte sie sich hin, schloss die Augen, faltete ihre Hände über der Brust und hörte auf zu atmen. So schien es jedenfalls. Als ihr Sohn sie jedoch retten wollte, fauchte sie ihn an und befahl uns zu gehen. Ich machte einen Abstecher zum Präsidenten des Fußballvereins und traf auf einen alten Bekannten, der wie der Verein auch schon bessere Tage gesehen hatte. Na, Maloney, auch auf der Suche nach günstigen Dauerkarten? Ich habe meinen Kollegen versprochen, ein paar zu besorgen. Ich persönlich interessiere mich nicht für Fußballspiele. Ich löse viel lieber Kreuzworträtsel, das schont die Nerven. Was man von Ihnen nicht behaupten kann. Sie kennen sich? Schreiben Sie über Fußball und Kriminalität? Schreiben? Seit wann schreiben Sie, Maloney? Ich schreibe auch ab und zu. Erst neulich schrieb ich einen Brief ans Finanzamt. Soll ich Ihnen den Brief einmal zeigen? Wunderschön formuliert, Maloney. Ich glaube kaum, dass Sie damit die Bestsellerlisten stürmen werden. Da bin ich mir nicht so sicher. gibt eine ganze Reihe von Polizisten, die hervorragende Kriminalromane schreiben. Sie bleiben besser bei Ihren Kreuzworträtseln. Denen ist es egal, wer sich an Ihnen vergreift. Darf ich jetzt vielleicht noch erfahren, weshalb Sie hier aufgekreuzt sind? Die Mutter Ihres Trainers wurde angefahren. Bedauerlich, aber um das kann ich mich nicht auch noch kümmern. Dafür gibt es doch die Wohlfahrt und die Kirche. Ihr Trainer glaubt, dass es ein Mordversuch war. Mord, Maloney. Hier in der Stadt. Genau. M1 bis M4. Senkrecht. Üble Sache, Maloney. Und tatsächlich senkrecht. Jetzt reicht es aber. Mit jeder Minute, die ich hier mit Ihnen vergeude, verliert unser Verein noch mehr Geld. Holen Sie sich im Sekretariat die Dauerkarten und verschwinden Sie. Das wird meine Kollegen aber freuen. Die sind nämlich total fußballverrückt. Einer sagt sogar Chapuisat zu seiner Dienstwaffe, weil er damit auch immer so gut trifft. Zu meinem Leidwesen ließ sich der Polizist nicht abschütteln. Er begleitete mich, verbalen Müll absondernd, zu Welti, dem frustrierten Fußballspieler. Wir trafen ihn zusammen mit seiner Therapeutin in einer Garage an. Ein verbeulter Kotflügel weckte unsere Aufmerksamkeit. Jemand muss den Wagen geklaut haben. Gestern war er noch ohne Beule. Das ist eine Frechheit. Tja, Maloney, es sieht ganz so aus, als müsste ich den Herrn verhaften. Verhaften? Hey, Moment mal, das geht doch nicht. Herr Welti ist mitten im Aufbautraining. Eine Verhaftung würde ihn um Monate zurückwerfen. Er könnte doch in der Zelle mit dem Ball üben. Wir würden ihm das erlauben. Jetzt aber schön der Reihe nach. Wann haben Sie die Beule am Wagen bemerkt? Erst jetzt? Vor 10 Minuten? Ich wollte Frau Boller nach Hause fahren. Ja, genau. Mein Wagen ist nämlich im Service. Und zu Fuß schaffe ich es nicht mehr. Ich kriege schon Blasen an den Füßen, wenn ich ein Trottoir sehe. Sie geben also zu, eine Frau mit diesem Wagen so überfahren zu haben. Ich? Wieso sollte ich etwas zugeben? Spinnt er? Nein, nein, das sind bloß seine üblichen Ermittlungsmethoden. Und mit dem Wagen wurde jemand überfahren? Allerdings, die Mutter von Herrn Singer. Die Mutter unseres Trainers? Mit meinem Wagen? Das stimmt doch etwas nicht. Das werden wir in einem netten kleinen Verhör herausfinden. Weshalb sollte er die Mutter seines Trainers überfahren? Das wird er uns sicherlich bald verraten. Kommen Sie mir jetzt nicht mit der Alterspyramide, junger Mann. Das ist noch lange kein Grund, Omas über den Haufen zu fahren. Ich habe niemanden angefahren. Ich war mit meiner Therapeutin zusammen, die ganze Nacht und auch am Morgen. Sag doch etwas, Jacqueline. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hättest im Bett ruhig etwas aggressiver sein dürfen, aber das kriegen wir schon noch hin. Der Polizist bestand darauf, den bedauernswerten Herrn Welti in die düstere Welt des Polizeipräsidiums zu begleiten. Ich schaute mir den leicht ledierten Wagen an und schüttelte ausgiebig den Kopf. An der Sache war etwas faul. Ich wusste nur noch nicht, was. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Ball ist rund. Zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Ball ist rund, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Der erfolglose Trainer Singer glaubt, dass jemand nach seinem Leben trachtet. Er und seine Freundin halten entweder den Präsidenten des Vereins oder einen frustrierten Spieler für den Urheber von massiven Drohungen. Während Maloney auf dem Rasen herumstochert, wird die Mutter des Trainers angefahren. Maloneys Klient wittert sofort einen Mordversuch. Tatsächlich stößt Maloney wenig später auf den verbeulten Kotflügel eines Wagens. Das Auto gehört dem jungen Welti, einem Spieler, den der Trainer seit Wochen auf die Ersatzbank verbannt hatte. Mein Klient war unauffindbar und Welti in Untersuchungshaft. Es blieb mir deshalb nicht viel anderes übrig, als den Vereinspräsidenten aufzusuchen, der allerdings wenig erbaut war über mein Erscheinen. Ich mag es nicht, wenn man mich belügt. Sie gaben sich als Journalist aus. Ich mag keine Journalisten, aber ich mag noch viel weniger Lügner und überhaupt nicht ausstehen kann ich Schnüffler. Sie brauchen mich nicht zu lieben. Es genügt, wenn Sie mir ein paar Auskünfte geben. Was für Auskünfte? Sie sagten, dass Welti verhaftet wurde. Hat er tatsächlich die Mutter Singers überfahren? Das wird sich herausstellen. Ich würde gerne wissen, wie viel Ihr Trainer verdient. Unser Trainer verdient nichts. Er ist eine Flasche. Wie viel bezahlen Sie ihm? Nichts, das sagte ich doch schon. Er arbeitet gratis für Sie. Ja, in seinem Vertrag steht, dass ihm einzig und alleine Punkteprämien zustehen. Da unsere Mannschaft ständig verliert, verdient er nichts. Mir kann es recht sein. Ihnen kommt es demnach gelegen, wenn Ihr Verein Letzter wird. Nein, das wäre eine Katastrophe. Was mir gelegen kommt, ist, dass unser Trainer nichts kostet. Das ist doch genau das Dilemma, in dem ich mich täglich bewege. Dass wir verlieren, ist grauenhaft. Dass mich der Trainer deshalb nichts kostet, ist entzückend. Den Nachmittag verbrachte ich damit, die Polizei davon zu überzeugen, mir einige Auskünfte zu beschaffen, an die ich zwar auch herangekommen wäre, allerdings nicht in wenigen Stunden. Weshalb wollen Sie wissen, was diese Frau Singer auf dem Konto hat? Sie hegen doch nicht etwa Heiratsabsichten. Ich meine, die Frau ist nicht mehr die Jüngste. Sie ist vermutlich sogar mindestens 3 Monate älter als Sie. Ich möchte bloß nicht, dass der unschuldige Herr Welti noch lange unter Ihren gnadenlosen Tischlampen leiden muss. Unsere Verhörzimmer sind sogar klimatisiert, Maloney. Zudem hat der Welti bereits gestanden. Tatsächlich? Ja. Er hat gestanden, im Alter von 13 Jahren einem Spielkameraden einen schönen roten Fußball gestohlen zu haben. Dieser Mann ist gemeingefährlich. Und wie steht es um das Vermögen von Frau Singer? Ausgezeichnet, Maloney. Sie verfügt über Vermögenswerte in der Höhe von etwa 500.000. Ganz schön verlockend für einen gratis arbeitenden Fußballtrainer. Was, bitteschön, Maloney, wollen Sie uns damit sagen? Ich vermute, dass der Sohn all das Geld erben würde. Da vermuten Sie richtig. Möchten Sie vielleicht eine unserer neuen Zellen im Untergeschoss besichtigen, Maloney? Absolut ausbruchsicher. Wir haben das getestet. Ein Kollege sitzt seit 3 Monaten in einer Zelle und versucht auszubrechen. Wenn er es in 5 Jahren immer noch nicht geschafft hat, habe ich meine Wette gewonnen. Ist doch toll, Maloney. Er klatschte vor Freude in die Hände und hüpfte ein wenig im Polizeipräsidium herum, bis auch ihm auffiel, dass niemand seine Darbietung gutierte. Frau Boller, die Therapeutin und Geliebte des verhafteten Fußballers, hatte in der Zwischenzeit auf eigene Faust ermittelt. Jemand hat den Wagen gestohlen. Dafür gibt es sogar eine Zeugin. Eine Nachbarin hat gesehen, wie ein maskierter Mann mit dem Auto wegfuhr. Ich glaube, ich weiß, wer der Mann mit der Maske war. Möchten Sie mitkommen? Ja, allerdings. Dem Kerl würde ich am liebsten in die Eier treten. Das werden Sie schön bleiben lassen. Dafür nehmen Sie Ihr Mobiltelefon mit. Sie haben doch eines. Ja, natürlich, wer hat das nicht? Irgendwann werde ich mir auch so ein Ding leisten können. Vielleicht in meinem nächsten Leben. Was soll ich mit dem Telefon? Die Polizei benachrichtigen, wenn es brenzlig wird? Nein, eine da niederliegende Frau anrufen. Ich soll doch nicht etwa ihre Freundin trösten. Also auf so etwas stehe ich überhaupt nicht. Ehrlich gesagt kann ich heulende Frauen nicht ausstehen. Ich erklärte ihr, was ich vorhatte. Sie hörte zu, nickte und fuhr mich zu meinem Klienten. Als Frau Boller die Wohnung betrat, wartete ich mit dem Mobiltelefon draußen und schlich mich wenig später auf leisen Sohlen ebenfalls in die Wohnung. Ich hörte, wie Frau Boller brav ihren Text aufsagte. Ich weiß, dass Sie den Wagen gestohlen haben. Ich weiß, dass Sie damit Ihre Mutter töten wollten. Sie weiß alles. Tue doch etwas! Nur nicht die Nerven verlieren. Sie haben keine Beweise, gar nichts. Ach. Ein Nachbar hat zufällig seine Videokamera im Garten eingestellt, um seinen Hund zu filmen. Und was ist auf dem Film zu sehen? Na? Ich hab dir gesagt, dass es idiotisch ist mit der Maske. Du hättest es anders einfädeln müssen. Na, halt den Mund. Was wollen Sie? Sie sind doch hierher gekommen, um uns zu erpressen, oder? Sie will uns erpressen? Dieses Miststück! Selber Miststück. Ich will 100.000. So viel habe ich nicht. Ja, ich erbe erst, wenn meine Mutter tot ist. Na, dann hoffe ich für Sie, dass Sie beim zweiten Anlauf mehr Erfolg haben. Du hättest sie einfach erschießen sollen. Ich hörte plötzlich eine Stimme im Mobiltelefon. Sie wurde immer lauter, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als mich zu den netten Leuten im Wohnzimmer zu gesellen. Mist, das war eine Falle. Ja, ach, der Herr Maloney. Ja, schön, dass Sie hier sind. Diese Frau da wollte mich erpressen. Ja, ich bin natürlich nur pro forma darauf eingegangen. Sie haben mich engagiert, um den Eindruck zu erwecken, dass Sie in Gefahr seien. Dabei wollten Sie nur einen plausiblen Vorwand für den Mord an Ihrer Mutter finden. Mistkäfer. lausiger, verdorbener Mistkäfer. Ich werde dir gleich... Schön ruhig bleiben und keine unflätigen Bemerkungen mehr. Schließlich wird eine Dame Zeugin dieser Unterhaltung. Von was reden Sie? Persinger, Ihre Mutter möchte Ihnen etwas sagen. Oh. Ja, was? Ja, Mutter? Ja, oh nein! Ich hielt ihm Frau Bollers Mobiltelefon hin. Singer wurde kreideweiß und ging in die Knie. Frau Boller landete eine prächtige Gerade auf seiner Nase. Mein Klient kippte vollends nach hinten, während seine Freundin sich an den Hals fasste. Ich hatte in der Folge alle Hände voll damit zu tun, Frau Boller davon abzuhalten, die beiden eigenhändig zu lynchen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten: Der Ball ist rund, dritter und letzter Teil.